Fuchs an alle, hier melden sich Bölle, Michael, Claudia und Bohne. Kennt ihr unsere neuen Abenteuer schon? Nein, noch nicht? Na dann aber ab wie Bohnen. Ja, wahnsinnig komisch, als Tante Inge heute Morgen gar nichts verstand, als du gesagt hast, sie soll die Handgurke mitnehmen. Ja, ich wäre fast geplatzt vor Lachen. Aber du weißt ja, dass viele Leute keine Ahnung von CB-Funk haben. Unsere Sprechfunkgeräte sind für die meisten ein blaues Wunder. Ja. Oh, wie toll, dass heute am ersten Ferientag so gutes Wetter ist. Ich habe mit der Handgurke Michael und Bömmel Bescheid gesagt, dass wir versuchen wollen, den Eingang zum alten Kohlebergwerk zu finden. Das muss hier irgendwo in der Räuberschlucht sein. Ja. Wo seid ihr bloß? Schrei doch nicht so im Wald. Ach, eigentlich müsste man euch ja leicht finden. Den langen Bohne und dich, Claudia, mit dem gelben Pferdeschwanz. Nur keine Neid, weil du stattdessen ein bisschen breit geraten bist. Na ja. Was tust du denn da herum, Michael? Wo ist er denn plötzlich? Mensch, hier ist eine Höhle. Eine mit Holz ausgekleidete richtige Höhle. Was? Ich bin hier gewissermaßen aufs Dach getreten und eingebrochen. Kommt mal mit runter. Hat jemand eine Taschenlampe? Ich nicht. Nur meine. Nun guckt euch das an. Solide Arbeit hier unten. Diese Balken, das stürzt nichts ein. Hey, hier ist noch ein Gang. Wollen wir da weitergehen? Du bleibst lieber zurück. Lasst mich gehen. Ich habe mir beim Fallen sowieso schon blaue Flecke geholt. Ja, aber ich komm mit. Okay. Kommt doch mal her. Und wenn ihr eure Augen an die Dunkelheit gewöhnt habt, dann werdet ihr euch wundern. Oh. Liebe Funkfüchse, wir haben hier einen sicheren Unterstand aus dem Krieg entdeckt. Tatsächlich. Alles da. Schlafrutschen, Tisch, Regale. Da der Helm und die Gasmaske. Mein lieber Bimmel. Und das hier ist ein Kassettenrekorder von damals? Nee, meine Lieben. Das ist die neueste Bauart. Und diese Kartons und Rollen sind noch ganz in Ordnung. Die liegen noch nicht lange hier. Ja, und hier. Hier liegt ein zusammengerollter Teppich. Und was ist das hier für ein Dings? Halt mal die Lampe mal mit. In so eine Rolle muss ich jetzt mal reingucken. Oh, guck mal. Das sind richtige Gemälde. Keine Drucke oder so. Zeig her. Sie sind sogar signiert. Du, den Namen hier kenne ich. Und den auch. Bilder von den beiden waren noch neulich ausgestellt. Stimmt. Wartet mal. War da nicht neulich was mit den Bildern? Vorige Woche in der Stadt. Der Einbruch in der Galerie Pittmann. Ja, richtig. Ja. Die nehmen wir gleich wieder mit und liefern sie dort wieder ab. Bist du bescheuert? Menschenskinder, denk doch mal dran, was wir gefunden haben. Ein Diebeslager. Und wir können die Diebe auch stellen. Wir brauchen hier nur zu warten, bis sie auftauchen. Und da unten hast du nicht gesehen, haben wir sie. Es wäre schon mittelprächtig, wenn wir die Diebe fangen könnten. Aber wie wollen wir das anfangen? Zuerst müssen wir hier alles wieder so hinstellen, wie es gestanden hat. Ja, dann müssen wir den Eingang zur Höhle wieder in Ordnung bringen und unsere Spuren entfernen. Ja. Na gut, dann legen wir uns also heute Abend auf die Lauer. Heute Abend um 10 Uhr am gewohnten Platz. Aber Mund halten, wir dürfen niemanden einweihen. Das wird ja ein Hallo geben, wenn in der Zeitung steht, die Funkfüchse auf der Fährte der Stadt dienen. Und mein Vater wird einen neuen F-Spruch erfinden. Zum Beispiel, die Funkfüchse finden Fährte fürchterlicher Verbrecher. Oh, das tut ja weh, das ist ja ein Faudel. Hört man doch nicht. Dafür ist die Funkbude von deinem Vater großartig. Er hat beim Funken schon Leute aus der ganzen Welt erreicht. Also gut, dann bis heute Abend. Claudia, du bleibst heute Abend mit der Handgurke im Haus. Und wenn wir um 11 Uhr nicht zurück sind, dann sagst du Holger von nebenan Bescheid. Mit dem kannst du dann herkommen und sehen, ob was Unangenehmes passiert ist. Okay. Gut? Ganz schön kalt heute Abend. Hat natürlich keiner was gemerkt, als ich getürmt bin. Also, mal herhören. Wir werden es folgendermaßen machen. Du, Bömmel, nimmst unsere Meldung auf und stellst die Verbindung zwischen uns her. Ich werde am Schluchtrand oberhalb der Höhe Wache schieben. Bohne passt am Waldrand auf, da, wo der Feldweg endet. Gut. Achte darauf, dass du ziemlich hoch stehen musst, damit wir einen guten Empfang haben. Und nehmt die Kopfhörer mit. Ja, hoffentlich geht alles gut. Ich habe ein verdammt kitzliges Gefühl. Ach Quatsch, wird schon alles gut gehen. Und was machen wir, wenn sie wirklich kommen? Das werden wir dann schon sehen. Immerhin haben wir Funkfüchse die Möglichkeit, uns über die notwendigen Schritte zu unterhalten. Ja, das stimmt. Tatsächlich müssen die drei auf ihren verschiedenen Wachtpositionen viel Geduld aufbringen, ehe sich im Birkenwald etwas tut. ORZ, Fuchs 3 für Fuchs 2, kommen. Fuchs 3, Roger. Wo bist du? Vereinbarter Punkt. Ein Lichtschein nähert sich. Jetzt durch das Poltern. Das ist das Blatt, das den Höhleneingang zudeckt. Da ist tatsächlich jemand. Ich werde in Zukunft verdächtige Personen als Kaninchen bezeichnen. Damit wird Verschleierung erreicht. Ihr Bömm, nein, Fuchs 1 an alle Füchse. 20 Minuten sind vergangen. Warum höre ich nichts? Break! Kaninchen in der Höhle, sonst alles frei. Fuchs 3 an alle Füchse. Känguru mit geschlossenen Augen im Anmarsch. Hält am Waldrand. Zweites Kaninchen steigt aufs Beutel. Kommt auf mich zu. Nimmt alte Fährte zum ersten Kaninchen. Ist ein kräftiger Bursche. Schleppt Sack. Trägt dunkle Lederjacke mit Adler auf dem Rücken. Was macht Känguru? Scheint leer zu sein. Augen weiter geschlossen. Ich werde nachsehen, ob drittes Kaninchen vorhanden und werde Kennzeichen notieren. Adlo, bist du's? Schrei nicht so, alter Stinkstiefel. Wer soll es denn sonst sein? Ach, ich bin hingeflogen mit dem ganzen Zeugs. Verdammt abschüssig hier. Das sind gut 5000 Mark, Alter. Diese Ware ist leicht abzusetzen. Wenn wir wie immer zu Gröner in der alten Siedlung gehen, werden wir alles mit Kusshand los. Und was ist mit dem Goldwarenladen? Geht nächste Nacht los. Wenn wir das Zeug haben, werden wir erstmal hier untertauchen, bis der Kerl kommt, der die Bilder abholt. Soll ich schon hier bleiben? Nee, wir brauchen dich. Sei pünktlich 1:30 an der Kreuzung Meierstraße-Talstraße. Ich treffe mich da mit dir. Das war ja hochinteressant. Fuchs an alle Füchse, kommen! Fuchs 1 an alle, komm! Fuchs 3, aufpassen! Bitte melden! Melden, dann stürme! Fuchs 1, was ist passiert? Fuchs 3 meldet sich nicht. Ah, ich glaube, da läuft er. Direkt auf den Rand der Höhle zu. Er muss ein Sprechgerät nicht mit haben. Ich kann ihn nicht warnen. Er ist in Gefahr. Der Kerl geht direkt auf ihn zu. Ich werde SOS mit der Lampe blinken. Und jetzt hat er sich hinter einem Busch versteckt. Oh, Gott sei Dank. Der Kerl geht zu seinem Auto. Hörst du, jetzt startet er. Fuchs 3 an alle Füchse. Ich bin noch ganz ohne Puste. Hatte Funkgerät am Baum gehängt, um nicht beim Spähen behindert zu sein. Känguru ist mit einem Kaninchen in Richtung Stadt weggefahren. Fuchs 1 und Fuchs 3. Zweites Kaninchen verlässt die Höhle. Fuchs 2 und Fuchs 1. Ende der Operation. Sammeln am Treffpunkt. Menschenskind, was hast du bloß gemacht, wenn er dich nun geschnappt hätte? Ich weiß, es war idiotisch, das Gerät zurückzulassen. Gut, dass du geblinkt hast. Danke dafür. Der Bursche fährt übrigens einen VW mit der Nummer DR 648, Silbermetallic. Ist ein Firmenschild drauf, Josef Filcher, Schrotthandel. Schnell zurück, sonst setzt Claudia die Hilfstruppen in Bewegung. Okay, Treff bei Claudia, Ende. Claudia ist inzwischen beinahe geplatzt vor Neugier. Atemlos lauscht sie dem Bericht ihrer drei Freunde. Nun weiß ich Bescheid, was ihr heute Nacht alles herausbekommen habt. Michael weiß sogar, wie die Kerle aussehen. Claudia und ich haben eben überlegt, dass in der Talstraße, direkt bei der Einmündung der Meierstraße, der große Juwelierladen von Schreppendahl liegt. Ja, ich weiß. Und der Schrottplatz von Filcher liegt am anderen Ende der Stadt. Man kommt gut mit dem Bus dahin. Gut, Funkfüchse. Dann also nichts wie hin zu Josef Filcher. Wir werden heute Morgen herausfinden, was es mit der Lederjacke und dem Lispler auf sich hat. Gut. Und hinterher versuchen wir zu erfahren, wo der nette Herr Gröner seine Hehlerware vertreibt. Gut. Dann der Überfall. Ihr wollt wohl wieder zeigen, dass ihr besser seid als die Polizei, was? Ach, Quatsch. Ach. Ich gehe natürlich mit. Was wollt ihr wohl ohne mich anfangen? Mein Vater hat gefragt, ob wir Lust hätten, mit ihm in die Stadt zu fahren. Mit vollem Munde hat er beim Frühstück gesagt, familiärer Fimmel, finde Funkfüchse, fachkundig, fehlen fesselnde Fairnisse. Wie kommt er denn darauf? Hast du ihm was gesagt? Kein Gedanke. Aber er kennt uns ja und er kennt mich und riecht wohl mal wieder das, was in der Luft liegt. Ich habe gedacht, wir fragen auf dem Schrottplatz einfach nach Ersatzteilen für einen Mofa. Ich habe eine Liste gemacht, was man da so alles brauchen könnte. Habt ihr die Handgurken mit? Ja. Und wenn uns jemand danach fragt, wir machen eine Übung. Mit einer Liste von Teilen, mit denen man möglicherweise ein altes Mofa wieder in Schwung bringen könnte, klettern die Funkfüchse aus Vater Jeizens Auto. Schon von Weitem hört man den Radau, den Schweißgeräte und Stahlhämmer machen. Pamela und Claudia, geht ihr mal außen herum und bekommt euch die Sache von hinten. Ja. Und passt auf, wenn wir uns über Sprechfunk melden. Gut, bis später. Der VW da. Silber Metallic. Und die Nummer stimmt auch. Was sucht ihr denn hier? Wir brauchen ein paar Ersatzteile für einen Mofa. Dann müsst ihr geradeaus bis zum Ende des Lastwagenplatzes gehen. Und dann rechts rein. Und ihr lauft direkt auf diesen Kleinkram zu. Wenn ihr was gefunden habt, kommt ihr hierher und bezahlt. Wenn ihr versuchen solltet abzuhauen, schicke ich den Hund hinterher. Ist klar, Chef. Du, der Adler auf dem Rücken. Das ist der Kerl von letzter Nacht. Daran besteht überhaupt kein Zweifel. Hey, ihr beiden, was sucht ihr? Wir suchen ein paar Ersatzteile für ein Mofa. Da müsst ihr zurück zum Hartweg und am Ende rechts abbiegen, klar? Ja. Und das ist der andere. Das ist die Gruppe. Sag ich doch. Wir haben sie geschnappt. Damit ist schon ein Teil unserer Aufgabe gelöst. Wenn wir jetzt noch herausfinden könnten, ob sie die geklauten Sachen hier versteckt haben, wäre das alles nur noch ein Kinderspiel. So dämlich werden sie doch nicht sein. Und wenn sie so blöd wären, hier etwas zu verstecken, hätten sie ja wirklich Prügel verdient. Fuchs 2 und Fuchs 1, kommen. Fuchs 2 und Fuchs 1, versucht hinter die Hütte am Eingang des Schrottplatzes zu kommen. Seht mal nach, was in dem angebauten Schuppen ist. Wir werden in genau 15 Minuten den Boss aus der Hütte locken, damit ihr Chancen habt. Ende. Also in 15 Minuten. Roger. So, Claudia, es geht los. Hier ist ein Loch im Zaun. Los, durchrichten. Stopp, da ist eine Hundehütte. Lass mich mal sehen. Oh, sie ist leer, ein Glück. Das ist der Schuppen, den wir untersuchen sollen. Aber wie kommen wir rein? Moment mal. Hey, hier ist eine Latte lose. Da kommen wir nicht durch. Ich schon. Ich esse ja nicht immer so viel wie du. Na schön, dann krieg ich allein rein. Du musst ja nur nachsehen, ob du was Verdächtiges im Schuppen siehst. Okay. Da ist eine Tür. Ich will doch mal sehen. Oh, das ist ja ein riesiges Hundevieh. So, nun sitze ich in der Falle. Dieses Vieh lässt mich doch nicht wieder raus. Komm, mein Guter, magst du noch ein Zuckerstückchen? Gutes Hundchen. Komm, wir sind doch Freunde, hm? Und hier noch ein Stückchen Zucker. Ja, sowas bekommst du wohl nicht oft, was? Guter Hund, nun friss schön. Und kau langsam. Ich habe nur noch zwei Stückchen in der Tasche. So, und nun noch das Stück. Feiner Hund. Nun lass mich mal schön hier durch. So ist gut. Was ist gut? Hast du... Hey, Puppe. Was machst du denn hier? Unser Büro ist dort drüben. Wollen wir hineingehen? Entschuldigen Sie, dass ich hierher kam. Ich dachte, ich könnte hier reingehen. Ich suche meinen Bruder. Er soll nämlich sofort zu seinen Freunden kommen. Er wollte hier Ersatzteile für sein Mofa kaufen. Claudia! Hallo. Oh, da seid ihr ja endlich. Wir warten schon so lange auf euch. Na, alter Mann, ist doch kein D-Zug. Meinst du, die Sachen, die wir suchen, liegen hier einfach so herum? Frag mal deinen Fächer, wie schwer es ist, das Richtige zu finden. Wie kommst du bloß hierher? Und was ist mit diesem niedlichen... Ich wollte bloß fragen, ob ihr schon hier gewesen seid. Auf einmal hat er fürchterlich nach mir geschnappt. Echt? Da kannst du aber von Glück sagen, Puppe, dass er nicht richtig zugelangt hat. Und ich an seiner Stelle hätte dir auch in dein nettes, kleines Hinterteil gebissen. Meine Schwester ist erst 13, Herr Filcher. Dafür kann sie ja nichts. Komm, Pluto, einen feinen Fang gemacht. Und du gibst mir jetzt 10 Eier für den ganzen Ramsch. Dann kannst du deinen Mofa reparieren. Darfst mal alleine wiederkommen, Puppe. Mein Pluto mag dich. Und ich werde mich bestimmt auch sehr schnell an dich gewöhnen. Ich mich aber nicht an sie, niemals. Man soll nie, nie sagen. Oh, bin ich froh. Der Kerl ist weg und wir sind draußen. Um ein Haar hätte mich diese Type im Schuppen erwischt. Mein Glück, dass Pluto meinen Zucker so gern mochte. Wie konnte denn das nur passieren? Mir ist immer noch ganz schlecht vor Schreck. Habt ihr denn die Hundehütte nicht gesehen? Doch. Und wo ist Bämmel geblieben? Der ist im Schweinsgalopp auf und davon. Und geschrien hat er. Auf der Bank da hinten. Ist das nicht Bämmel? Ja. Sieht so aus, als ob er mit der Handgurke versucht, seine lieben Funkfüchse zu erreichen. Hey Bämmel, hier sind wir doch. Gott sei Dank. Oh, Claudia, ich dachte schon, der Köter hätte dich in der Luft zerrissen. Ein Maul hat er so groß. Ich denke, wir haben uns jetzt erstmal ein großes Eis verdient. Ja. Schließlich haben wir Ferien. Und eine ganze Menge wissen wir auch schon. Und es muss berichtet werden, dass uns auf dem Schrottplatz zwei Knaben dumm kamen. Ja. Beinstellen in die Rippen puffen und so. Sie hatten auch Adler auf dem Rücken. Oh, und? Es endete damit, dass sie mich baten, ihnen ein paar von meinen unschlagbaren Judo-Kniffen zu zeigen. Die besten Ideen haben Michael und seine Freunde eigentlich immer, wenn sie eine große Portion Eis vor sich stehen haben. Und das ist ziemlich häufig der Fall, denn die italienische Eisdiele liegt günstig. Und teuer ist sie auch nicht. Luigis Eis ist doch das Beste. Ich habe es vorgestern mit Pfeffer versucht und dazu grüne Feigen. Wie eklig. Ja, das klingt ja fürchterlich. Nun müssen wir aber an das Juweliergeschäft denken. Wir können das Geschäft ja sehr leicht beobachten, weil es so schön an der Ecke liegt. Wir werden sehen, wo wir uns heute Nacht verstecken können, wenn Lederjacke und Lisbeth zum großen Schlag ausholen werden. Ich denke, Claudia und Bohne stellen sich bei der Polizeiwache mit den Handgurken auf. Ja, okay. Böhmel und ich werden ständig mit euch in Verbindung sein. Du willst doch nicht etwa die Polizei verständigen und damit unseren ganzen Plan preisgeben? Jetzt, wo ich mich schon einmal in Lebensgefahr begeben habe. Komm nicht in die Tüte. Wir können ja gar nicht zur Polizei, du Dussel, weil wir nicht wissen, ob der Einbruch wirklich stattfinden soll. Wir können schließlich keinen blinden Alarm geben. Wenn wir alles nachts beobachten, ist es immer noch früh genug. Zunächst muss aber herausgefunden werden, ob der alte Herr Gröner in der alten Siedlung tatsächlich Hehlerware verkauft. Es ist eine ganz schön lange Tour zu dieser Siedlung. Woher wisst ihr eigentlich, dass hier draußen im Grünen der unverdächtige Herr Gröner wohnt und die Hehlerware verkauft? Bei unseren Nachbarn habe ich heute Morgen einen Kassettenrekorder gesehen. Genau sein, wie er in der Höhle ist. Die haben mir ganz glücklich erzählt, ein Herr Gröner in der alten Siedlung verkauft stark herabgesetzte Ware aus Firmenpleiten. Ja, hier steht an der Ladentür. Arthur Gröner. Eigentlich kann ja nur Bömmel in den Laden gehen. Falls die Kerle vom Schrottplatz kommen, die kennen uns anderen doch. Vielleicht beliefern sie ihn gerade heute mit den geklauten Sachen. Kluges Kind. Also, Bömmel, guck dich mal ein bisschen um. Na gut. Tschüss. Guten Tag. Von der Campingfahrt noch ein paar Sachen. Warmhaltekanne, Stahlgeschirr. Und einen wirklich guten Kassettenrekorder. Ja. Ich habe einige sehr schöne Sachen mit kleinen Fehlern hereinbekommen. Die Fehler sieht man gar nicht. Und ich verkaufe den Rekorder 30% billiger, als hier auf dem Preisschild steht. Die Kanne... Ja, die ist noch original verpackt. Kostet auch ein Drittel weniger. Ich habe hier noch einen prima Spirituskocher. Kochgeschirre und so, nein. Ich schreibe mir mal auf, was das zusammen kostet. Werde meinen Vater fragen, wie viel Geld er ausgeben will für die Sachen. So, das sind. Ja, gut. Ich komme morgen früh wieder und hole die Sachen ab. Dankeschön, auf Wiedersehen. Puh, wenn das kein Hedernest ist. Hallo Leute! Hallo, wie war's? Da drin gibt's eine Menge heiße Waren. Sagenhaft billig und original verpackt. Genau wie der Rekorder in unserer Räuberhöhle. Fehlt bloß noch, dass Lederjacke und Lisper hier auftauchen. Das wäre spitze. Montags gibt's frische Ware, haben mir die Nachbarn erzählt. Was die wohl sagen würden, wenn sie wüssten, was sie da gekauft haben. Dabei sind die immer so pinselig, wenn es um Vorschriften und Verbote geht. Am liebsten würde ich es ihnen gleich heute Abend erzählen. Und dein Vater? Der würde vielleicht sagen, fantasievolle Funkfüchse flüstern fröhlich, finden fabelhafte Fährten fürs Finanzamt. Ein bisschen besser sind die F-Sprüche meines Vaters schon. Ach, hört auf damit. Ich schlage vor, dass wir jetzt endlich mal Ferien machen und zum Schwimmbad Froschloch erholen. Gute Idee. Wir müssen ja gestählt sein für heute Nacht. Und die Handgucken können wir dann mal zu Hause lassen. Mensch, Claudia, dein neuer Badeanzug ist wirklich schick. Steht dir gut zu dem langen, blonden Haar. Bist ja direkt romantisch, Maike. Und wer lobt mein wunderschönes Badehöschen? Findest du die wirklich so hübsch, Maike? Ja, man sollte wohl mal was Nettes sagen dürfen. Und gleich werdet ihr sie auch bewundern. Wenn ihr mich beim Laufen noch alle nicht einholen könnt, im Schwimmen ist Claudia unschlagbar. Schon gut, ich weiß. Unser Trainer hat sie mal mit einem Delfin verglichen. Seitdem hat sie ihren Spitznamen in der Familie weg. Delfin. Seid ihr fertig mit euren huldvollen Ausführungen? Auf die Plätze, fertig, los! Juhu! Oh, ist das geil! Nichts zu machen. Schwimmen müsste man können. Schon gut, Funkfüchse. Kommt auf die Decke zur Beratung. Was meint ihr zu heute Nacht? Sollen wir Vätern oder so davon berichten? Nee. Ich denke immer daran, dass etwas geschehen könnte, dem wir hilflos gegenüberstehen. Du denkst wie immer viel zu viel. Im Wilden Westen ist zu viel Denken verdammt gefährlich. Wieso? Nun, da kam noch einmal Little Joe in einen Saloon und fragte einen Zecher, wie viel 2 mal 2 ist. Als dieser 4 sagte, zog der Western halt seinen Colt und erschoss den Mann. Und warum erschoss er ihn? Er wusste zu viel. Da kenne ich ein Rätsel. Es ist 17,5 Kilometer lang, gezackt, weiß und liegt auf der Landstraße. Was ist das? Das ist keine Ahnung. Was ist denn das? Das ist wirklich zu schwer. Das war der Bart von Bonuswitz. Ich habe folgende Idee. Wir werden heute Nacht nicht zur Polizei rennen, denn es ist viel zu umständlich. Wir werden vielmehr von der nächsten Telefonzelle über 110 den Überfall melden. Wenn nämlich einer von uns auf die Polizeiwache kommt, wird man ihn bestimmt erst ausquetschen, was er mitten in der Nacht in der Talstraße zu tun hat und so. Ja, was wir ohne dich machen sollen. Stimmt. Aber wo ist die nächste Telefonzelle? Ganz in der Nähe, vielleicht 200 Meter vom Juwelierschreppental entfernt. Dort muss einer mit der Handgurke stehen. Er wird 110 wählen, aber keine weiteren Auskünfte. Kurz und knapp etwa so. Überfall auf Goldwarengeschäft Schreppendal, Ecke Meierstraße, Talstraße. Dann sofort aufhängen. Und du meinst, dann kommen sie? Sie werden sofort über Funk einen in der Nacht patrouillierenden Peterwagen schicken. Die werden sich die Burschen dann schon schnappen. Verdammt, es ist gleich 6. Ich muss nach Hause. Mein feiner Vater vermisst vielleicht seinen freundlichen Funkfuchs. Ich finde es herrlich, dass ihr beide so gut miteinander auskommt. Sag mal, will dein Vater nicht vielleicht noch mal heiraten? Das glaube ich nicht. Als ihn die Tanten mal danach gefragt haben, hat er ganz traurig gesagt, dass er sich das überhaupt nicht vorstellen kann. Er hat meine Mutter, glaube ich, sehr lieb gehabt. Sie war ja auch eine ganz wunderbare Mutter. Und wir beide finden, dass wir nach ihrem Tod ganz gut zurechtkommen. Wenn ich mir überlege, wie unglücklich unser alter Herr ist, bloß weil Mutter für 14 Tage zu ihrer Schwester gefahren ist. Und deshalb wollen wir jetzt heim. Heute Abend soll ich Nudeln und Tomatensauce machen. Hoffentlich kriege ich das hin. Na, dann esst mal nicht so viel, sonst verschlaft ihr unseren großen Termin. Wir treffen uns also genau um Mitternacht beim Taxistand. Ich bringe einen Koffer mit. Dann können wir dem Taxifahrer klar machen, dass wir zum Schullandheim fahren wollen. Wir fahren zurück bis zum Bahnhof und gehen die 2 Straßen zu unseren verschiedenen Beobachtungsposten zurück, okay? Und vergesst die Handgurken. Ja, gut. Nein. Tschüss. Natürlich schlafen die Funkfüchse um diese Zeit schon längst, wenn nicht etwas Wichtiges zu unternehmen ist. Sie wundern sich, wie ausgestorben die Straßen sind. Selbst in der Nähe des Bahnhofes. Hier, ich hab's klein. 0:15 Uhr. Bömmel, geh jetzt zur Telefonzelle mit der Handgurke. Und wenn man mich fragt, was ich mitten in der Nacht in der Telefonzelle will? Du willst deinen Vater anrufen, denn du bist schon einen Zug früher gekommen. Gut. Möchtest aber nicht den ganzen Weg zu Fuß gehen. Hast du 20 Pfennig? Na, hab dran gedacht. Und ich gehe jetzt mit meiner Schwester weiter zur Kreuzung, wo Lederjacke Lispelstimme aufnehmen will. Es sind noch genau 5 Minuten. Und melde dich in 3 Minuten. Wenn euch jemand fragen sollte, bist du mit deinem Vater hier. Ihr macht in den Ferien eine Nachtübung als CB-Funker. Alles klar? Wie Kloßbrühe. Also ab mit euch und sofort melden. Eine 28, Fuchs 2 und alle Füchse, kommen. Fuchs 1 an Fuchs 2. Hab ein prima Plätzchen. Keine 20 Meter von der Telefonzelle entfernt. Hinter einer Wildrosenhecke. Kann überhaupt nicht bemerkt werden. Haben Hauseingang erreicht und können den voraussichtlichen Halteplatz der Adlerbande genau überblicken. Ende. Weiter beobachten. Jede Veränderung sofort melden. Was kommt denn da für eine dunkle Gestalt? Die werden sich doch nicht getrennt haben oder sich geändert haben. Ein Nachtwächter. Das fehlt noch. Hallo Vater, würdest du mich abholen? Unser Funkfreund hat sich gerade abgemeldet. Für heute ist die Funkübung zu Ende. Morgen früh soll es um 10 Uhr weitergehen. Was ist los? Bist du krank? Gut, Vater, ich komme zur Kreuzung. Dann fahren wir heim. Hat Spaß gemacht, unser Funkübung. Guten Abend. Funkübung wie geplant um 0.30 Uhr beendet. Also, ich verstehe immer nur Bahnhof. Mensch, da war so ein Spaziergänger. Zwei Wagen sind angekommen. Sie halten keine 20 Meter von uns entfernt. Zwei Männer sind ausgestiegen. Der eine ist ganz bestimmt Lispelstimme. Wer fährt den zweiten Wagen? Ein Mädchen sitzt am Steuer. Jetzt wendet sie. Fährt in Richtung Papageiensiedlung davon. Alles klar? Alles in Ordnung. Die beiden Gestalten gehen langsam zur Kreuzung vor. Sie sind ganz dunkel angezogen. Tragen offensichtlich Gummischuhe. Kein einziger Schritt ist zu hören. Jetzt kommt ein Auto. Es hält neben den beiden. Sie steigen ein und verschwinden. Gleich musst du sie sehen. Ende. Tatsächlich. Sie halten etwa 20 Meter vor dem Juwelier. Lederjacke steigt aus. Der Adler auf seinem Buckel blinkt im Licht. Ein zweiter Mann schleppt einen großen Lederbeutel. Der Lispler sichert nach hinten. Jetzt sind sie verschwunden. Sie haben also doch recht gehabt. Sie haben an der Rückseite des Geschäfts eine Möglichkeit ausbaldowert, wie man hineinkommen kann, ohne die Alarmanlage auszulösen. Ganz schön pfiffig. Was jetzt? Box 2 und alle Füchse. Kommen. Sie sind drin. Alle drei ausgestiegen. Sammel, Notruf. Wir sammeln uns sofort an der Kreuzung und warten ab. Roger. Überfall auf Goldwarengeschäft Schreppendahl, Ecke Meierstraße, Talstraße. Ich werde den Herrn jetzt die Luft aus ihren Reifen lassen. So, eins, zwei, drei und vier. Hallo Bämmel, hast du telefoniert? Alles in Ordnung. Polizei verständigt? Klar doch. Los, wir verstecken uns drüben hinter der Litfaßsäule und dem Blumenkübel. Ja, los. Die kommen gleich mit Voranmeldung, damit die Bande rechtzeitig entwischen kann. Weit werden sie auf keinen Fall kommen. Ich habe am Silberdorn vorbei alle Ventile rausgeschraubt. Es gibt vier prima Plattfüße. Achtung, ich schmeiß ihm den Koffer vor die Füße. Ihr verfluchte Bande. Haltet ihn fest. Wenn ich los. Au, mein Schienbein. Na, warte, ich werde dich... Um Himmels Willen, lasst ihn laufen, der schlägt euch ja tot. Los, wir müssen verschwinden. Ja, los, schnell offenbar weg. Hat jeder Jacke nur Schmiere gestanden und ist nun entkommen. Gut, dass wir nicht erwischt haben. Ja. Und was meinst du damit? Wir hätten dann noch sagen müssen, was wir hier mitten in der Nacht gesucht haben. Und dann wäre alles herausgekommen. Ja, das stimmt. Aber nun ist uns der Hauptmacher der Bande durch den Lappen gegangen. Du vergisst deinen Wagen, der drüben zerbeult am Lichtmast steht. Jetzt nehmen wir uns ein Taxi nach Hause. Im Bahnhof läuft gerade ein Zug ein. Mit dem könnten wir ja sehr gut gekommen sein. Prima, so machen wir es. Ich schlage vor, dass wir uns morgen um 10 Uhr bei Bömmel treffen. Gut, machen wir. Eigentlich sollte man in den Ferien sehr ausgeschlafen aus dem Bett springen. Doch dafür ist die Nacht natürlich viel zu kurz. Aber unsere CB-Funker freuen sich auf den heutigen Tag und auf die Aufgabe, die sie sich gestellt haben. Dann vergisst sich die Müdigkeit schnell. Um 10 Uhr versammeln sie sich nach ausgiebigem Frühstück bei Bömmel. Mein Gott, ich konnte erst gar nicht einschlafen. War das aufregend, als der Kerl auf uns zulief und Boni ihm den Koffer zwischen die Beine schmiss. Macht mal das Radio an. Vielleicht gibt's was von unseren Freunden in den Nachrichten. Leben gerne tun und wenn er eine... Das ist es auch nicht. Na, nur such doch. Katalog. In der vergangenen Nacht versuchten drei maskierte Täter in das Goldschmiedeatelier Schreppendahl einzudringen. Ja. Dank einer Warnung, die von einem öffentlichen Münzfernsprecher bei der Polizeihauptwache einging, konnten zwei der drei Täter in der Werkstatt des Goldschmiedes gestellt werden. Der dritte Täter, offenbar als Wache aufgestellt, konnte entkommen. Er versuchte zunächst in einem Silbermetallic Volkswagen, Kennzeichen KJK 917, zu entkommen, verlor jedoch die Gewalt über das Fahrzeug und prallte gegen einen Lichtmast. Wie sich bei einer Untersuchung herausstellte, war an allen vier Reifen des Fahrzeuges die Luft herausgelassen. Das Auto ist auf den Namen Filcher zugelassen. Der Besitzer desselben ist flüchtig. Hinweise, die auf Wunsch vertraulich behandelt werden, sind an das Polizeipräsidium zu richten. Auf die Ergreifung des Täters oder Hinweise, die zu dessen Festnahme führen, ist eine Belohnung von 1.000 D-Mark ausgesetzt. Wie wir soeben erfuhren, hat der Besitzer des Goldwarenateliers eine weitere Belohnung von 1.000 D-Mark für jenen nächtlichen Anrufer ausgesetzt, der die Polizei herbeigerufen und den Raub verhindert hat. Das Wetter. Oh, habt ihr das gehört? 1.000 Mark für den Anrufer. Das gibt es nicht. Die werden wir uns holen. Lasst uns gleich telefonieren. 1.000 Eier. Und wie willst du deinem Vater verklickern, dass du mitten in der Nacht draußen warst, auf Verbrecherjagd? Wir haben eben eine Übung gemacht. Dabei haben wir uns etwas verspätet, den letzten Bus verpasst und auf dem Heimweg haben wir zufällig gesehen, wie die Burschen dort eingedrungen sind. Ja, und dann sind wir bescheiden im Hintergrund bleiben und in dem Bewusstsein, eine gute Tat vollbracht zu haben, nach Hause gezuckelt. Das nimmt uns doch niemand ab. Stopp mal. Wir sollten jetzt unseren Schlachtplan austüfteln. Mhm. Alles andere Zeit. Ich wette, dass es nützlich ist, so rasch wie möglich in die Schlucht zu gehen und dort nachzuschauen. Genau. Wenn der Kerl noch in der Nähe ist, dann steckt er bestimmt in einem alten Luftschutzbunker. Mhm. Dort fühlt er sich nämlich sicher. Er hat ja keine Ahnung, dass wir dort auch genauso Bescheid wissen. Das stimmt. Michael hat recht. Ja. Wir müssen ihn uns schnappen. Dann können wir mit der ganzen Wahrheit herausrücken. Aber wie hast du dir das gedacht, Michael? Naja, während Bemmel hier in der Funkbude seines Vaters sitzt, durch ihn können wir auch notfalls mit der Polizei verbunden werden, werden wir beide zur Schlucht fahren. Wir werden uns durch das dichte Farnkraut heranpirschen. Falls doch jemand auf Wache steht, kann er uns so nicht sehen. Ja. Dazu werden wir die beiden Handgurken mitnehmen, um zu jeder Zeit auch mit Bemmel Kontakt zu bekommen. Gut, dass er das Telefon direkt neben der Funkbude hat. Aber sagt mal, sollten wir nicht einfach zur Polizei gehen und das Versteck preisgeben? Die würden dann die Schlucht umstellen. Damit auch natürlich den Kerl warnen, der die Bilder holen will. Der kommt bald, verlasst euch drauf. Der Filcher muss doch jetzt seine Flucht finanzieren. Und da wird er wohl die Bilder verkaufen müssen. Bestimmt hat er dem Partner schon Bescheid gesagt. Das könnte sein. Dann hätten wir ja auf zwei Kerle aufzupassen. Ich denke, ihr braucht mich doch draußen. Mein Vater hat erst heute Nachmittag Dienst. Ich werde ihn fragen, ob er während unserer Übung die Station hier besetzt halten will. Bömmels Vater hat so viel Spaß am Hobby der Kinder, dass er gern zustimmt, ihnen bei ihrer vermeintlichen Funkübung zu helfen. Schließlich hat er selber sie ja mit seiner großen Leidenschaft für den Amateurfunk angesteckt. Also mein Vater ist einverstanden. Sein neuester Spruch heißt: Fürchterliche Flickarbeit fummeln Funkfuchse, familiärer Frevel fesseln Freuden. Ich glaube, der ahnt was. Ja. Also los, auf die Fahrräder und so schnell wie möglich auf Wache hinter dem alten Unterstand. Genau. Du übernimmst die Führung. Ist gut, aber volle Deckung. Höchste Gefahr. Dort im Gebüsch muss ein Vorposten der Verbrecher sein. Psst. Guck da, ein Reh. Weiter, weiter. Noch ungefähr 100 Meter, dann haben wir den besten Platz zum Beobachten erreicht. Bleib du hier, Michael, okay? Hallo, Übung beginnt, Papa. Wir versuchen jetzt einen Dreierverkehr in Linie. Alle Füchse melden sich jetzt bei dir. Alles okay? Bono und Michael? Mein Vater sitzt jetzt fest auf dem Draht. Der weicht nicht. Wir müssen ihn nur ab und zu mit einem Anruf beehren. Und wenn wir jetzt... Psst! Das Brett bewegt sich. Das Brett, das den Eingang der Höhle versperrt. Du, der ist hier. Lederjacke ist hier. Der ist hier. Fuchs 2, Fuchs 3. Kaninchen kommt aus der Höhle. Geht in Richtung Straße. Hey, was ist denn das? Von der Straße biegt ein Auto in den Feldweg ein. Das ist der Partner. Lederjacke hat sich versteckt. Beobachtet, ob es der richtige Besucher ist. ist doch nicht möglich. Was ist? Claudia, dein Vater hat hierher gefahren. Jetzt tritt er um und fährt zurück. Das kann doch nicht wahr sein. Mensch, Entdeckung, Lederjacke kommt zurück. Sag du Bämmel Bescheid, dass ich meine Schwester abfange. Nun rennt er durch die Gegend. Hoffentlich bleibt er weiter in Deckung. Bist du denn von allen guten Geistern verlassen, Mädchen? Noch ein paar Schritte weiter und Lederjacke hätte dich geschnappt. Warum habt ihr nicht auf mich gewartet? Ich war gestern Nacht dabei und ich will auch heute Vormittag dabei sein. Wer hat dir eigentlich gesagt, wo wir stecken? Bämmels Vater natürlich. Er wollte erst nicht mit der Sprache heraus. Aber als ich ihm sagte, dass ich euch die vergessenen Ohrstecker mitbringen wollte, war er froh, dass ich zur Stelle war. Lederjacke würde doch niemals ein Mädchen kidnappen. Der würde noch mehr tun, wenn er damit seine Flucht ermöglichen könnte. Also komm mit, aber stampf nicht so wie ein Elefant durch den Wald. Kaninchen ist wieder in der Höhle. Mann mit Aktentasche verlässt gelben Mercedes. Elegant, heller Mantel. Kommt direkt auf uns zu, volle Deckung. Das war das Signal. Lederjacke kommt aus der Höhle. Ich belausche sie. Ich brauche den Zaster sofort, Eugen. Ich muss die Kurve kratzen. Mein Typ ist hier sehr gefragt. Also keine Schecks, sondern Bargeld. Was? Mehr als 30.000 hast du nicht? Aber in den nächsten Tagen musst du es mir zukommen lassen. Und im Übrigen kann ich dir nur sagen. Da muss ich hinterher. Wen haben wir denn hier? Hier ist ein schöner rechter Haken für dich, mein junger Freund. Das ist für dich ein eleganter Liebehaken. Oh. Kein Schritt weiter, sonst knallt's, mein Junge. Schon gut. Oh, Mensch, das hat gesessen. Verdammt, dich kenne ich doch. Du spionierst wohl hinter mir her, was? Wir machen ein Funkspiel im Wald. Meine Freunde sind in der Nähe. Sie werden die Polizei benachrichtigen. Was machen wir mit ihm? Wir sperren ihn in den Luftschutzkeller. Da kann er verschimmeln. Aber wenn er nicht gefunden wird? Ach was. Seine Kumpels werden ihn schon finden, wenn sie hier wirklich in der Nähe sind. Komm, bringen wir ihn in die Höhle. Sehr sanft gehen die beiden nicht mit ihrem Gefangenen um. Aber die Freunde werden ihn sicher bald befreien. Und sie verlieren auch keine Zeit. Wie gut, dass Vater Jeitz in seiner Funkbude sitzt. Fuchs 2 und Fuchs 1. Vater, sofort die Polizei verständigen. Wir haben hier in der Räuberschlucht den Kerl gestellt, der in der vergangenen Nacht den Einbruch beim Goldschmied Schreppendahl gemacht hat. Ja, du hast richtig gehört. Ja, danke. Sie haben Bohnen in die Höhle geschleppt, die ihn als Diebeslager dient. Ende. Ja, was nun? Behalt die Höhle im Auge. Ich mache den Wagen des Eleganten fahruntüchtig. Rückwärts aus dem Weg heraus. Oh. Oh. Gut, das hat geklappt. Sie kommen. Deckung. Ich habe die Bilder, du das Geld. Das ist die Hauptsache. Nun aber los. Verdammt. Alle vier Reifen sind platt. Das ist ja genauso wie gestern Nacht. Die Burschen, die gestern auf dem Schrottplatz waren, müssen mit der Sache zu tun haben. Halt das Gepäck ins. Räum die Steine weg. Ich gebe Gas. Wahnsinnig, mich erstehen zu lassen! Mein Geld! Hierher, Polizei, hierher! Was ist hier los? Wo sind die Kerle, die ihr gemeldet habt? Drüben auf der anderen Seite. Einer ist mit dem Auto abgerauscht, heller Trenchcoat, elegant. Der andere hat sich in der Schonung drüben versteckt. Und was ist da drüben mit der Höhle los? Da ist mein Bruder drin. Sie hatten ihn gefangen genommen. Außerdem ist dort das Warenlager der Diebe. Ein reiner Schatz. Wir haben Bohne befreit. Ihm ist nichts passiert, nur sein eines Auge ist ganz schön blau. Oh, du Ärmster. Schon gut, Kleine. Ich habe Lederjacke aber auch einen ganz schönen Denktitel verpasst. Achtung, Streifenwagen, bitte hören. Den gelben Mercedes mit den vier Plattfüßen festhalten. Besitzer im hellen Trenchcoat festnehmen. Schonung absuchen. Dort befindet sich ein Mann in Lederjacke. Ist offenbar unbewaffnet. Ende. Aber der andere hat eine Waffe. Der hat mich bedroht. Und im Kofferraum liegt eine Kiste mit gestohlenen Gemälden. Und auf dem Rücksitz eine Aktentasche voll Geld. Nur also los jetzt. Das ist jetzt Sache der Polizei. So ist es richtig. Erst präsentieren wir Ihnen die Bande auf dem Silbertablett und dann wollen Sie uns zur Seite drängen. Das will ich aber auch sagen. Tut mir leid, aber so sind nun mal die Vorschriften. Wenn euch etwas zustößt, sind wir dafür verantwortlich, Kinder. Zwischen dem Streifenwagen, der Dienststelle und einem zweiten Polizeiwagen entspinnt sich nun ein reger Sprechfunkverkehr, den die Kinder wissbegierig verfolgen. Leider verstehen sie nicht alle Kürzel und sie nehmen sich vor, viel öfter in der Funkbude von Bömmels Vater zu sitzen und dazu zu lernen. Ach, da seid ihr ja noch. Meine Kollegen haben den gelben Mercedes samt Fahrer geschnappt. Tatsächlich waren die Aktentasche und die eingerollten Bilder im Auto. Ich muss schnell Vater anrufen. Ja, wir kommen so schnell wie möglich. Da ist ja Freund Lederjacke. Also doch, ihr habt bei mir rumspioniert. Ihr habt uns die Nachtuhr vermasselt. Ihr habt doch unser Versteck gefunden. Wenn ich euch zu fassen kriege, werde ich euch die Gräten brechen. Das ist versprochen. Ach. Das wird sicherlich ein paar Jährchen dauern. Was soll das denn heißen? Kennt ihr diesen Menschen hier? Ja, das ist nämlich so. Als wir kürzlich den alten Unterstand entdeckt haben, da haben wir die Bilder gefunden und den anderen Kram. Klar, dass die Sachen aus Einbrüchen stammten. Und dann kriegten wir die Sachen mit Juwelier Schreppendal mit und... Nun erstmal stopp. Das ist ja eine gewaltige Sache, die ich da zu hören bekomme. Das muss ja richtig zu Protokoll genommen werden. Zieht jetzt erstmal ab zu euren Eltern. Heute Nachmittag um 16 Uhr seid ihr auf der Polizeihauptwache. Und bitte jeder einen Elternteil mitbringen, ja? Nun kommt doch alles raus. Die alten Herrschaften werden sich noch hinterher aufregen, wenn sie die Geschichte hören. Und dein blaues Auge sehen. Mhm. Dabei war doch alles gar nicht so schlimm. Auf der Polizeiwache sind die Kinder bei ihrer Vernehmung ziemlich stolz. Und weil sie wichtige Zeugen sind, wird alles, was sie sagen, mitstenografiert. So, und den Rest wissen sie ja. Nun, euer Verhalten ist etwas ungewöhnlich, aber nicht ungesetzlich. Weil ihr stets bei Erkennen einer wirklichen Gefahr die Polizei verständigt habt. Tja, damit ist bis auf die Unterschriften unter das Protokoll die Sache für euch erledigt. Bis auf die beiden ausgesetzten Belohnungen natürlich. Die stehen euch zu. Ach, Bohne, haben wir nicht prima Eltern, dass sie uns jetzt nicht schrecklich böse sind? Sie haben eingesehen, dass wir der Polizei doch nur helfen wollten. Ja, findige Funkfüchse fangen fachkundig flüchtende Flaschen. Und begeben sich zu Luigi, um eine Riesenportion Eis zu genießen. Ja, die Idee!